Versicherungen, Schadensfälle, Regulierungen etc. Problembeschreibung. Eine Versicherung ist nichts anderes als eine Wette auf ein Ereignis. Das Spannende an einer Versicherungswette ist jedoch, dass eigentlich beide Wettparteien auf den gleichen Ausgang hoffen. Dies mag überraschend klingen, aber denk einmal an ein Haus, welches beispielsweise 250.000 Euro wert ist. Der Hauseigentümer schließt nicht deshalb eine Versicherung ab, weil er darauf spekuliert, dass dieses Haus abbrennt. Vielmehr hofft er darauf, dass es nicht abbrennt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es jedoch trotzdem abbrennen sollte, will er abgesichert sein und im Schadensfall die Versicherungssumme von 250.000 Euro wiedererhalten. Wer ist nun die Gegenpartei der Wette? Der Versicherer. Denn diese glaubt ebenfalls eher nicht, dass besagtes Haus abbrennt. Warum also funktioniert eine solche Wette, bei der eigentlich beide Parteien sich den gleichen Ausgang erhoffen? Einerseits funktioniert sie, weil eine Versicherungsfirma die Wahrscheinlichkeiten für den Brand besser kalkuliert als der Versicherungsnehmer. Andererseits basiert eine solche Wette darauf, dass sie nicht nur mit einer Person, sondern mit vielen anderen auch abgeschlossen wird. Die Wette, welche ein Versicherungsunternehmen also eingeht, beinhaltet somit die Annahme, dass zwar ein Haus von vielen irgendwann einmal abbrennen wird, aber dass es nicht unbedingt ein spezifisches Haus treffen wird. Durch diese Kalkulation in Kombination mit Wahrscheinlichkeiten entsteht ein meist hochlukratives Geschäftsmodell, denn mit einer Schnittmenge, welche groß genug ist, gleichen sich die bestehenden Risiken aus. So kann sich ein jeder Einzelne absichern und die Versicherung profitiert ebenfalls. Welche Herausforderungen kann eine Blockchain nun bei Versicherungen lösen? Wie bei jedem Unternehmen zahlt der Kunde die Unternehmenskosten und die Gewinne des Versicherers in Form einer monatlichen oder jährlichen Prämie. Um ein Haus für 250.000 Euro zu versichern, zahlt er zum Beispiel 100 Euro pro Monat als Versicherungsgebühr. Davon kann der Versicherer jedoch leicht 50 Euro selbst einstreichen. Nur die anderen 50 Euro kommen in den Rücklagenpool, mit dem die versicherten Häuser gegen den Brand oder einen sonstigen Schadensfall abgesichert werden. Gäbe es also eine Alternative zum Abschluss dieser speziellen Wette, so könnte sich ein Versicherungsnehmer die Hälfte der Kosten sparen und hätte immer noch den gleichen Versicherungsvorteil. Des Weiteren kann es durch die Zentralisierung eines Versicherungsunternehmens, wie bei allen zentralen Instituten, zu willkürlichen Entscheidungen kommen, welche negativ für den Kunden sein können. Viele von uns haben schon von Fällen gehört, in denen sich eine Versicherung nach einer Schadensmeldung aus der Verantwortung zieht und sich auf irgendwelche Klauseln beruft, um nicht zahlen zu müssen. Dies ist der Albtraum eines jeden Versicherten. Wäre es also nicht spitze, eine komplett neutrale Partei einzubeziehen, die erstens ganz wenig kostet und zweitens im Schadensfall eine Regulierung durch die Versicherung garantiert? Die Lösung. Die Lösung dazu ist ein Smart Contract auf der Blockchain. Genauso wie auch ein Versicherungsalgorithmus die Kosten für eine Versicherung berechnet, kann das jemand für einen Smart Contract programmieren. Hierfür ist kein Unternehmen notwendig, sondern theoretisch kann das ein schlauer Jugendlicher in seinem eigenen Schlafzimmer machen. Entsprechend könnten sich die Kosten dann nicht auf 50, sondern lediglich auf 1% der eingezahlten Prämien laufen. Außerdem lassen sich die Algorithmen und Kosten auf der Blockchain komplett transparent darstellen. Jeder, der den Smart Contract als Versicherung nutzt, weiß damit, worauf er sich genau einlässt. Zudem wird der Smart Contract hoffentlich nicht nur von einer Person, sondern von Tausenden oder vielleicht sogar Millionen an Menschen genutzt. Auf diese Weise entsteht ein gut verteilter Rücklagenpool, welcher die Leistungsfälle aus dem Kreis der Einzahler leicht decken kann. Um das Haus von 250.000 Euro zu versichern, braucht man somit keine 100, sondern vielleicht lediglich 60 Euro Prämie pro Monat zu bezahlen. Man hat also nicht nur enorme Kostenersparnisse, sondern auch noch die Garantie, dass die Versicherung auch bezahlt, wenn es zu einem Schaden kommt, da der Smart Contract garantiert umgesetzt wird. Herausforderungen. Die berechtigte Frage lautet natürlich, woher der Smart Contract weiß, dass auch wirklich ein Schaden vorgefallen ist. Hier kommen wir wieder zum Problem der Kommunikation einer Blockchain mit der physischen Umwelt, welches wir schon öfter angesprochen haben. Bis Blockchains untereinander kommunizieren können, werden die bereits erwähnten Orakel oder Verantwortungsunterteilungen unabdingbar nötig sein. Dies ist bei weitem keine perfekte Lösung und davon hängt es letztlich auch ab, ob sich dezentrale Lösungen bei Versicherungen durchsetzen können oder nicht. Ein weiteres Problem bei jeder dezentralen Lösung ist per Definition die Frage nach dem Verantwortungsträger. Bei einer Versicherung kann dies jedoch drastische Folgen haben. Hier ein Beispiel. Wenn ich meine 60 Euro pro Monat in den Smart Contract bezahle, um mein Haus mit einer Schadenssumme von 250.000 Euro zu versichern, so kann der Smart Contract nicht beurteilen, ob ich mein Haus versichere oder ein anderes. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, Julian, warum sollte ich ein anderes Haus versichern wollen? Naja, Nachbar A sieht, was du machst und sagt, sehr schön, ich bezahle jetzt auch 60 Euro und versichere dein Haus. Wenn dein Haus abbrennt, bekomme ich ebenfalls 250.000 Euro. Nachbar B sieht das und macht das Gleiche. Nachbar C, D, E und so weiter ebenfalls. Plötzlich wird aus der ursprünglichen Versicherung eine Wette, bei der viele Leute jeweils dann 250.000 Euro bekommen, wenn dein Haus abbrennt. Ein Ereignis, welches eigentlich unwahrscheinlich sein sollte, könnte nun wahrscheinlich werden, da zahlreiche Leute einen Vorteil davon hätten, wenn dein Haus abbrennen würde. Stell dir erst vor, wie das dann bei Lebensversicherungen wäre, wenn man eine 1-Million-Euro-Police hätte und plötzlich andere Leute auf den Tod eines Menschen anfangen zu wetten. Dies würde das Geschäft mit Auftragsmorden komplett neu beleben. Bei zentralen Systemen hat zwar jemand die Verantwortung, aber damit auch die Macht, solche Szenarien zu verbieten. Bei dezentralen Systemen fehlt eine solche Steuerungsmöglichkeit. Das führt oft zu Ausgängen, welche ursprünglich nicht bedacht worden sind. Genau solche Szenarien werden aber oft von Unternehmen, welche dezentrale Versicherungslösungen anbieten wollen, nicht korrekt durchdacht. Deshalb ist die Frage durchaus gerechtfertigt, ob sich nicht eher die denkbaren Alternativen durchsetzen werden. Alternativmöglichkeiten. Geht es um das Thema Kostenoptimierung bei Versicherungen, so bieten mittlerweile viele Online-Versicherer eine schlanke Mobile- oder Web-Variante, ohne einen großen Wasserkopf durch Personalüberhänge oder riesige Marketingbudgets an. Solche, wenn auch zentralisierte Lösungen, stellen definitiv eine attraktive Alternative zu dezentralen Lösungen dar, solange die zentral organisierten Versicherer das Vertrauen ihrer Kunden nicht missbrauchen. Ein gütiger und gerechter Diktator wäre eben immer noch das effektivste System. Ein paar Praxisbeispiele. Theoretisch könnte natürlich jegliche Art von Versicherungen durch ein solches dezentrales System revolutioniert werden. Gleichgültig, ob bei Lebens- oder Sachversicherungen. Sobald Blockchain-basierte Firmen jedoch Oracle verbessern und gewisse Regeln in die Smart Contracts einbauen, wäre dies eine klare Kampfansage an zentrale Versicherungen. Nachdem einige Firmen an diesen Dingen bereits arbeiten, kann ich nur jedem klassischen Versicherer die Gründung einer Abteilung empfehlen, die sich um Fragen der Blockchain und der Dezentralisierung kümmert. Wie Pferdekutschen durch Autos ersetzt worden sind, könnte ein dezentrales System zentrale Versicherungen in die ewigen Jagdgründe schicken. Wohlgemerkt, dieses Szenario könnte passieren, es muss aber nicht zwangsläufig eintreten. Und dieser Fakt darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. Allzu oft hört man nämlich Falschaussagen dazu, dass die Versicherungsbranche durch Blockchain garantiert revolutioniert werden wird. Garantien gibt es jedoch nur bei einem Toaster. Und so sollte man jede dieser Aussagen im Blockchain-Bereich rational auf ihre Plausibilität hinüberprüfen.